die jährliche Rentenanpassung. Aber das Leben geht ja auch in der Rente noch ein bisschen weiter. Die Löhne derjenigen, die noch arbeiten und in die Rentenversicherung einzahlen, steigen und auch die Inflation schlägt zu. Darum wird die Rente, wie erwähnt, jedes Jahr zum 1. Juli angepasst, indem der dritte Faktor der Rentengleichung, der Rentenwert, verändert wird. Wir erinnern uns, der Rentenwert sagt, was jeder einzelne eurer Rentenpunkte wert ist. Auch für die jährliche Steigerung des Rentenwerts und damit der Rente gibt es eine Formel, die Rentenanpassungsformel. Die Rentenanpassungsformel ist im Sozialgesetzbuch verankert. Sie bildet die Konjunktur ab und wird darum alle paar Jahre modifiziert. Was so simpel klingt, ist schlicht der Versuch zu sagen, okay, wenn wir einmal im Jahr berechnen, ob die Renten steigen, stagnieren oder sinken sollen, dann wollen wir das davon abhängig machen, wie sich die finanzielle Situation der Nichtrentner entwickelt hat, ob also deren Löhne gestiegen sind oder ob sie viel mehr privat fürs Alter vorsorgen mussten. Und das Faszinierende auch hier ist, wie sehr komplexe gesellschaftliche Prozesse, Löhne, Ausmaß der privaten Altersvorsorge, auf eine simple Formel reduziert werden, mit der sich dann errechnen lässt, ob die Renten steigen und wenn ja, um welchen Betrag. Die Rentenanpassungsformel ist, genau, wieder eine Formel. Genauer, ein Produkt aus vier Faktoren. Erster Wert ist der Rentenwert des Vorjahres, also was ein Rentenpunkt bisher wert war. Soweit so klar. Der wird dann mit drei weiteren Faktoren multipliziert. Zuerst mit der sogenannten Lohnkomponente. Dieser Faktor berücksichtigt, was arbeitende Menschen verdienen. Sind also Bruttolöhne und Gehälter in den drei Vorjahren gestiegen, ist dieser Faktor größer als 1, die Rente steigt also. Sind die Löhne gefallen, ist der Faktor kleiner 1, auch die Rente müsste also sinken. Das Ergebnis wird dann multipliziert mit dem nächsten Faktor, dem sogenannten Riester-Faktor. Dieser Faktor kann ebenfalls 1, kleiner 1 oder größer 1 sein und bildet ab, wie viel die Menschen in den letzten drei Jahren für private Altersvorsorge und die Rentenversicherung bezahlen mussten. Die Idee dahinter ist einfach. Wenn alle NichtrentnerInnen mehr in die private Altersvorsorge investieren mussten, weil die gesetzliche Rente nicht mehr reichen dürfte, dann müssen auch aktuelle RentnerInnen ihren Teil beitragen. Dieser Faktor ist dann kleiner 1 und die Rente der aktuellen RentnerInnen steigt nicht so stark. Im nächsten Schritt wird dieses Ergebnis noch mit dem Nachhaltigkeitsfaktor multipliziert. Das ist die bisherige Antwort der Politik auf den demografischen Wandel, also auf das Problem, dass immer weniger Menschen in die Rentenkasse einzahlen und immer mehr Menschen immer länger Rente beziehen. Den Nachhaltigkeitsfaktor hat die Regierung von Gerhard Schröder 2005 in die Rentenanpassungsformel eingeführt, um die Last der Renten besser zwischen den Generationen zu verteilen. Wenn nämlich mehr Leute als im Vorjahr Rente beziehen, aber weniger Leute Beiträge einzahlen, ist der Nachhaltigkeitsfaktor kleiner als 1. Das bremst den Wertanstieg eines Rentenpunkts und verlangsamt damit den Anstieg der Renten. Damit soll verhindert werden, dass die wenigen Jungen immer höhere Beiträge zahlen müssen, damit die immer mehr Alten ihre jährliche Rentenerhöhung bekommen können. Schön und gut, denkt ihr. Wenn also einer oder mehrere dieser Faktoren der Rentenanpassungsformel kleiner 1 sein können, dann können Renten ja auch sinken. Korrekt. Wäre da nicht das Primat der Politik über die Mathematik? Denn sinkende Renten wollen alle Parteien um fast jeden Preis verhindern. Deswegen gibt es seit 2009 eine Schutzklausel, die gleichzeitig dafür sorgt, dass der Rentenwert in jedem Fall mindestens so hoch bleibt wie im Vorjahr. Im Kern geht das so. Müssten die Renten in einem Jahr eigentlich sinken, bleiben sie trotzdem erstmal wie sie sind. Die Rentenkasse merkt sich aber diese eigentlich erforderliche Senkung und holt sie nach, wenn die Renten nach der Rentenanpassungsformel das nächste Mal steigen würden. Also, müssten Renten in einem Jahr eigentlich um 2% sinken, bleiben sie gleich. Müssten sie im kommenden Jahr dann um 3% steigen, wird die gemerkte Senkung abgezogen und die Renten steigen im betreffenden Jahr nur um 1%.